erstes buch zweitens an lollius drittens an iulius florus von briefe diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz briefe von horaz übersetzt von johann heinrich voß erstes buch zweitens an lollius trojas schlachtenbesinger du trefflicher lollius hab ich weil du beredsamkeit übtest in rom zu praeneste gelesen der was schön was häßlich was nützlich sei und was unnütz faßlicher sagt und besser wie selbst chrysippus und krantor warum solches ich glaube wann nichts dich störet vernimm jetzt jenes gedicht das meldet wie lang um die liebe des paares schmetternden kampf fortkämpften die danaer wider die troer malt unsinniger völker und könige brausende gärung dort antenor empfiehlt zu kappen den krieg an der wurzel paris darauf der ruft das thron sich zu retten und wohlstand keiner ihn nötigen soll hier sucht mit emsigkeit nestor zwischen des peleus sohn den vergleich und zwischen des atreus doch den brennet die lieb und zorn den gleich wie den andern was unkluge gebieter versehn das büßen die völker durch aufwiegelung frevel betrug durch zorn und begierde drinnen sowohl wird gefehlt in ilios mauern wie auswärts wiederum was tugend vermög und männliche weisheit stellet er uns zum frommen ein beispiel dar in ulixes der da er troja gestürzt allwachsam vieler geschlechter städt umher und sitten ersah und weit durch die Meerflut heimkehrend suchend sich selbst und den seinigen viel der Bedrängnis tapfer bestand nie untergetaucht von der Woge des Schicksals kund sind dir der Sirenen Gesäng und die Becher der Circe. Hätt er samt den Genossen in törichter Gier sie gelehret, sklavisch der Buhlerin hätt er gefrönt, ehrlos und verstandlos, hätte gelebt unrein wie ein Hund, wie ein Schwein, in dem Kote. Wir sind Nullen des Schwarms, Feldfrucht zu verzehren, geschaffen. Wir, der Penelope Freier und Wüstlinge, wir des Phäaken Königes zarte Gesellen, die Haut nur zu pflegen beschäftigt, denen es Seligkeit war, in die Mitt hinschlafen der Tag und bei der cither getön zur ruh einwiegen die sorge mord zu verüben an wem stehn oftmals räuber bei nacht auf du dich selber zu retten erwachst nicht schlummernder wohl denn willst du gesund nicht laufen ein wassersüchtiger mußt du und wenn nicht vor tage du buch und kerze verlangst nicht fleißig den sinn anstrengst im betrieb anständiger dinge schlaflos wirst du von neid und liebe gepeiniget wie doch was dein auge verletzt das enthebst du schleunig und was dir naget das herz des heilung verschiebst du zum anderen jahr hin halb vollendete schon wer mutig begann sei getrost klug frisch an das werk wer die stunde gerecht zu leben hinaussetzt solcher hart wie der bauer bis erst abfließe der strom doch strömet er und wird strömen in ewig rollendem fortlauf aber gesucht wird geld und um künftige erben ein reiches ehweib auch urwildes gehölz mit dem fluge gezähmet wem was genug ist gab das geschick nichts weiteres wünsch er nicht ein haus und gefilde noch erz und haufen des goldes konnten den krankenden leib dem eigener lösen vom fieber noch von der sorge das herz o gesund muß sein der besitzer der recht denkt zu genießen des eingesammelten Gutes. Wen Furcht quält und Begier, dem hilft so Haus und Besitztum, wie blödäugigen hilft ein Gemäld und dem Zipperlein Bähung oder die Zither dem Ohr, das schmerzt von gesammeltem Unrat. Ist nicht rein das Gefäß, was hinein du gießest, versauert. Achte die Lüste gering, es betrügt schmerzkostende Wollust. Stets ist dürftig der Geiz, fest ordne dem Wunsch die Begrenzung. Hagerer härmt sich der Neid bei fetterer Habe des andern. Über den Neid hat nimmer erdacht ein sikulischer Wütrich größere Foltererqual. Wer nicht im Zorne sich mäßigt, ungeschehn, bald wünscht er, was Schmerz ihm geraten und Unmut, als er zu raschem Vergelt hinflog, voll brennender Rachgier. Zorn ist ein Schauer von Wut. Du lenke das Herz, denn gehorcht's nicht, Herr wird's. Dies mit dem Zaun, dies dir mit der Kette gebändigt. Zart noch bildet das Ross von gelehrigem Nacken der Meister. wege zu gehn, die der reiter verlangt. Der erwachsende jagdhund muß in dem hof anbellen die ausgepolsterte hirschhaut, eh er den feldzug macht im gehölz. Nun sauge du, jüngling, worte mit lauterer brust, nun beu dich den besseren folgsam. Ward einmal er getränkt noch neu, die gerüche bewahrt er lange, der topf. Ob jetzo du säumst, ob rüstig vorangehst, nicht des langsamen harr ich und nicht voreilende dräng ich. Drittens an Julius Florus. Julius Florus, wohin des bewohnbaren Landes den Feldzug Claudius lenke, der Sohn des Augustus, quält mich die Neugier. Ob euch Thracia nun und der eisgefesselte Hebrus, ob der Kanal, der zwischen benachbarten Türmen einherläuft, ob euch Asia weile mit fruchtbaren Auen und Hügeln, wes auch die Musenkohorte sich fleißige, denk ich mit Sehnsucht. Wer doch wagt des Augustus erhabene Taten zu schreiben? Wer die Krieg und die Frieden zu weihn unsterblichem Nachruhm? Titius auch, der bald romanische Lippen umschwebet, da den pindarischen Quell er, ein nicht erblassender, schöpfte, und anekelte mutig die offenen Weiher und Bächlein. Wie lebt der, wie denket er mein? Ob zu Latiums Lyra Theber Gesang zu fügen er strebt, mit der Muße Begnadung, ob er in tragischer Kunst hochfeierlich tobt und einherstrotzt? Was treibt Celsus mir denn? Der ermahnt noch darf der Ermahnung, dass er ein eigenes Gut sich erwerb und meide zu borgen des, was in Schrift aufstellte der Palatiner Apollo. Das nicht. Kommen einmal und nehmen sich ihre Gefieder, alle die Vögel zurück, ein Gespött dastehe die Krähe, ganz der gestohlenen Farben entlediget. Selber was wagst du? Wo umschwärmest du, Thymus, ein Emsiger? Nicht ist geengt dir, edle Natur, nicht lieget sie brach, noch in schnöder Verwildrung. Ob die verfechtende Zunge du schärfst, ob Rechte des Bürgers auszulegen dich mühst, ob schaffst ein gefälliges Liedlein, immer zuerst Siegskränze des Epheus trägest du. Ja, wenn nur der erkältenden Sorgen getäusch ablehnen du könntest. Hoch wie die himmlische weisheit empor dich leitete gingst du. Dieses geschäft, dies streben beseel uns, kleine wie große. Wenn wir wollen dem staate, wenn lieb uns selber auch leben. Noch muß dessen dein brief mich verständigen, ob dir so teuer sei, wie billig er soll, Munatius, oder ob übel heilte die lieb und die wund unvernarbt noch riesele. Doch ihr habe zu hitziges blut, habe euch mißdeutung empöret, beid an nacken und sinn unbändige, wo ihr auch immer lebt in der welt, nicht würdig den bund zu brechen der brüder. Euch heimkehrenden weidet ein heiliges kalb der versöhnung. Ende von Brief 3.